Dessau-Roßlau, Köthen, Weißenfels, Naumburg, Aschersleben, Könnern, Halle, Eisleben, Leipzig, Landsberg, Merseburg, Teutschenthal, Schkopau, Oranienbaum, Bitterfeld, Bennstedt, Köthen, Wörlitz. Die Regionalnachrichten. Wie gewohnt begrüße ich Sie am Dienstag zu allem, was Regionales und Lokales beinhaltet, in der Rückvor-Zusammenfassungsschau. Thema Nummer 1 heute mal wieder die Universität. Vor einer Woche, da kamen die Beschäftigten der Universität zur Personalversammlung zusammen und dort ging es natürlich auch um die Zukunft der Martin-Luther-Universität. Dr. Rainer Hertha vom Personalrat, der fasst kurz zusammen. Ein zentraler Punkt war natürlich die Kürzungsabsichten des Landes und die Tatsache, dass im Konzept des Ministers Möhring konkret 5 Institute an der Universität und das Studienkolleg geschlossen werden sollen und insgesamt im Haushalt der Universität perspektivisch bis 2019 dann 25 Millionen fehlen werden, was also 2 großen Fakultäten entspricht. Natürlich ist eine gewisse Unruhe unter den Beschäftigten und insbesondere ist das eine verheerende Stimmung für die befristet Beschäftigten, weil ja solche Kürzungen, wenn sie denn Haushaltsgesetz wären und entsprechend umgesetzt werden, in der Vergangenheit immer dazu geführt haben, dass die frei werdenden Stellen nicht wieder besetzt werden. Und das bedeutet natürlich, dass insbesondere gerade im wissenschaftlichen Nachwuchs, also unter den jungen Leuten, die ihr Studium abgeschlossen haben und jetzt auf dem Marsch sind Richtung Promotion oder weitere wissenschaftliche Qualifikationen, die zunehmend nur noch befristet beschäftigt werden und in der Regel mit halben Stellen oder teilweise sogar noch kleinteiligen Stellen, wenn überhaupt, oder die teilweise Stipendien haben, dass da natürlich die große Gefahr besteht, dass diese Stellen wegfallen und nicht wieder besetzt werden. Parallel dazu werden natürlich viele Stellen wegfallen, die über Drittmittel eingeworben werden. Also die Drittmittel werden natürlich mit Schließung von Instituten an der Stelle auch runtergehen und damit fallen entsprechende Beschäftigungsmöglichkeiten weg. In den letzten Jahren ist permanent ein Haushalt angemeldet worden, der nach den Vorgaben des Ministeriums ausgeglichen war, aber es war von vornherein klar, der ist unterfinanziert. Man hat das in den vergangenen Jahren ausgeglichen, zum Beispiel durch einen Absenkungstarifvertrag, der von meiner Seite ganz klar als Lohnklau bezeichnet wird. Da ist also den Mitarbeitern bis zu 7,5% des Lohnes vorenthalten worden. Und davon hat die Universität Löcher stopfen können. Und in den letzten 2 Jahren sind insbesondere Hochschulpaktmittel benutzt worden, um dieses Defizit zu stopfen. Und die Länder haben in der Föderalismusdebatte klipp und klar erklärt, Hochschulen, das gehört in den Länderbereich, wir sind dafür verantwortlich, dann muss sich das jeweilige Bundesland auch der Finanzierung seiner Hochschulen stellen. Am Ende der Personalversammlung wurde dann auch eine Resolution verabschiedet, welche die Landesregierung auffordert, die Kürzungspläne zurückzunehmen und die Finanzierung der Universität auf eine gesicherte Basis zu stellen. Zeitgleich versammelten sich auch die Belegschaft der Universitätsklinik und auch dort wurde eine ähnlich klingende Resolution verabschiedet. Nun wissen Sie natürlich, wenn Einrichtungen, welche dann weniger Mittel erhalten sollen, wenn diese sich also beschweren und klagen und Resolutionen erlassen, dann bedeutet es erstmal nicht so viel. Niemand gibt gern freiwillig etwas ab und deshalb ist dieses Kragen und Resolutionen schreiben ja nicht so viel wert. Es ist Unterstützung nötig, beziehungsweise sollten dann also andere Einrichtungen oder Körperschaften eintreten für den Erhalt von Dingen, die ihnen wichtig sind. Und hier käme zum Beispiel die Stadt ins Spiel. Die hat aber in der letzten Woche irgendwie schon eine nicht ganz so gute Figur gemacht, wenn es um Solidarität bekunden geht. Zum einen kam in der letzten Woche heraus, dass die Landesverwaltung auf eine Stellungnahme der Stadtverwaltung wartete. Die entsprechende Bitte des Landes war hier in Halle irgendwie nicht so angekommen. Zumindest fühlte sich die Verwaltung von Halle nicht direkt aufgefordert, sich zu positionieren. Und erst kurz vor Ablauf der Frist des Landes entdeckte man dann den entsprechenden Mail-Anhang. Nun ja, kann man jetzt sagen, Fehler passieren. Das wäre so eine sehr wohlwollende Reaktion bei so einer wichtigen Sache wie Kürzungen an der Universität, bleibt aber irgendwie trotzdem so ein Gefühl von schon peinlich, dass sowas passiert. Dementsprechend war dann auch die Berichterstattung in der Mainstream-Presse oder sprich ganz konkret in der Mitteldeutschen Zeitung. Dort wurde über die von Oberbürgermeister Wiegand vorgelegte Stellungnahme berichtet und da wurde ihm quasi in den Mund gelegt, dass er die Kürzungen an der Uni begrüße, woraufhin sich die Stadt wieder meldete und richtig stellte. Es fehlt nach wie vor ein Gesamtkonzept im Bereich der Hochschulplanung. Deshalb lehnt der Oberbürgermeister der Stadt Halle Saale das vorliegende Konzept ab. Der vom Finanzminister eingeschlagene Weg ist richtig. Ohne diese Kürzungsdebatte hätte es keine Strukturdiskussion gegeben, noch nicht einmal ansatzweise. Das Land kann nur das Geld ausgeben, was vorhanden ist. Unabhängig davon müssen sich die einzelnen Hochschulen auch Wirtschaftlichkeitsfragen, insbesondere in den Verwaltungsstrukturen, stellen. Darüber hinaus sind die einzelnen Studiengänge zu evaluieren und an das Gesamtkonzept anzupassen. Soweit also die Stellungnahme des Oberbürgermeisters im Wortlaut, was dann Dr. Rainer Hertha von der Universität so kommentiert. Ich denke schon, dass wir die Unterstützung der Stadt haben und die Stadt, auch die Stadtabgeordneten, auch die Stadtverwaltung weiß sehr wohl, was sie an ihrer Uni als einer der größten, wenn nicht sogar der größte Arbeitgeber in der Stadt haben. Zum Bürgermeister kann ich nur sagen, ich kenne die Stellungnahme nicht. Ich kenne nur das, was in der Presse stand. Was in der Presse stand, habe ich kein Verständnis dafür, weil natürlich müsste eine Stadt von sich aus eine Stellungnahme bringen und zwar schon in dem Moment, wo Kürzungsabsichten klar wären. Und wenn das stimmen sollte, dass also die Kürzungsabsichten dort auch noch begrüßt werden, dann habe ich dafür kein Verständnis. Missverständnisse und Deutungen hin oder her, es lässt sich an dieser Stelle hervorragend auf allen möglichen Verantwortlichen und ganz allgemein auf denen da oben herumhacken, schön die Verantwortung abgeben, könnte man das nennen. Auch Dr. Rainer Hertha kommt zu einem ähnlichen Schluss. Ich staune zunächst mal über den Ausgang der Europa- und Kommunalwahlen vom letzten Wochenende, weil ich gedacht hätte, dass natürlich solche massiven Kürzungen, die das Land hier in allen Bereichen durchführt, im Polizeibereich, im Schulbereich, werden Grundschulen geschlossen und natürlich massiv diese Kürzungen im Hochschulbereich, dass sich das in irgendeiner Weise auswirkt, aber man kann eben feststellen, das interessiert offensichtlich auf dem Land doch viele nicht so sehr. Ich hätte da schon gedacht, dass es da eine Reaktion gibt. Wenn Sie nun nicht zu den 95% Menschen gehören wollen, welche sich gern abducken, wenn es darum geht, sich zu positionieren oder gesellschaftlich aktiv zu werden, am 25. Juni, da wäre mal wieder Gelegenheit, denn dann ist zum bundesweiten Bildungsstreik aufgerufen. Und wie schon gesagt, Solidarität könnte in diesem Fall auch heißen, den Streik auf andere Bereiche auszuweiten oder sich andere Protestformen auszudenken. Ich bleibe an dieser Stelle noch ein klein wenig bei den Studierenden in dieser Stadt. In der vergangenen Woche, da wurde nämlich zwischen dem Studentenwerk und dem MDV, also Mitteldeutscher Verkehrsverbund, heißt es, glaube ich, ausgesprochen, zwischen diesen beiden Einrichtungen wurde der Vertrag für das künftige Semester-Vollticket unterschrieben. Dieses wird ab Oktober 2014 eingeführt, kostet 99 Euro pro Semester und, jetzt kommt der für mich entscheidende Punkt, ist für alle Studierenden verpflichtend. Das heißt, alle, die hier an der Martin-Luther-Universität eingeschrieben sind, müssen 99 Euro an den MDV zahlen, beziehungsweise wird dieser Beitrag vermutlich gleich vom Semesterbeitrag abgeführt oder gemeinsam erlassen, weiß nicht genau, ob es eine extra Zahlung braucht. Egal, ob Sie nun Bus, Bahn oder Nahverkehr nutzen oder nicht, 99 Euro sind fällig. Für den MDV ist das ein ziemlich geiler Deal, so nenne ich das mal. Pro Semester nimmt der Verkehrsverbund also schon mal knapp 2 Millionen Euro ein und hat dafür noch nichts weiter getan. Das ist jetzt mal sehr subjektive Kritik, mit der ich mich aber eher in der Minderheit befinde, denn über die Einführung des Tickets, des Semestervolltickets, gab es eine Abstimmung, die war zwar nicht ganz unumstritten, aber immerhin sprach sich darin eine Mehrheit für die Einführung ein und, um hier auch mal was Positives zu erzählen, möglich ist ja nun mit dem neuen Semestervollticket zwischen Halle, Leipzig und Jena ohne zusätzliche Kosten zu pendeln. Also einmal im Semester 99 Euro und dann 6 Monate lang umherfahren, was das Zeug hält. Mal also abgesehen davon, dass 99 Euro auf einen Haufen dann doch recht viel Geld ist, finde ich das Angebot dann irgendwie doch nicht ganz verkehrt. Geld ausgeben? Das ist gerade das Thema hier in den Regionalnachrichten. Angeblich sollen ja immer mehr junge Menschen Shopping als Hobby haben, also sinnlos Geld verbraten. Naja, wenn die Menschen das Geld haben, dann können sie es ja auch verbraten. Ich weiß natürlich nicht, wie Sie so drauf sind, und ich hoffe einfach, dass Sie, sollten Sie zum Beispiel gern Klamotten einkaufen, zumindest ein bisschen darauf achten, von welcher Marke das Stück Stoff ist, was Sie sich da gerade so zugelegt haben. Ein paar Menschen in dieser Stadt, die scheinen es da nicht ganz so genau zu nehmen, oder eigentlich noch viel schlimmer. Es gibt offenbar Vermieter von Ladenlokalen, die haben überhaupt kein Problem damit, wenn die Händler in ihren Räumen Thorsteiner-Klamotten vertreiben. Jetzt denken Sie, ach Menno, so ist doch Schnee von gestern. Den Oseberg-Laden, den in der Leipziger Straße, den gibt's doch gar nicht mehr. Aber leider muss ich Ihnen mitteilen, dass genau dieser Laden lediglich umzieht und demnächst in der Olearius-Straße direkt am Hallmarkt eine neue Filiale eröffnet. An dieser Stelle, da fehlen mir die Worte. Vor allem angesichts der Kommentare, die sich im Halle-Spektrum unter dieser Meldung sammeln, wäre vielleicht auch mal eine Gelegenheit für Sie, dort mal Stellung zu beziehen. Es gibt offenbar Themen, die sind immer wieder und andauernd aktuell. Folgendes gehört dann auch dazu. Bei Amazon in Leipzig wird wieder einmal gestreikt. Der Grund ist altbekannt. Die Gewerkschaft Verdi fordert nach wie vor, dass die Beschäftigten bei Amazon nach den Tarifen des Einzelhandels bezahlt werden. Amazon lehnt das ab und sieht sich als Logistikunternehmen, und Logistikunternehmen, die sind an andere, an niedrigere Tarife gebunden. Die Streiks bei diesem Großhändler, Online-Großhändler, sind ein ganz schönes Beispiel dafür, was Themen der Bundespolitik so auf regionaler Ebene bedeuten können. Gäbe es nämlich einen Mindestlohn, wären die Arbeitskämpfe eventuell bei diesem Online-Händler überflüssig. Ein anderes Beispiel, was so ganz große Themen, zum Beispiel der Weltpolitik oder der EU-Politik, für Menschen in Halle haben, bedeuten. Das wurde am letzten Mittwoch zur Stadtratssitzung spürbar. Dort ging es nämlich neben solchen Sachen wie, sollen die Preise für öffentliche Gastrofreisitze erhöht werden, oder auch, was war da noch für eine Frage, soll Halle ein schnelleres Breitband-Internet-Netz bekommen? Also beide Anträge wurden mit Nein entschieden. Neben diesen Fragen ging es auch um, soll Halle Fairtrade-Stadt werden? Also, übersetzt, soll die Verwaltung künftig darauf achten, fair gehandelte Produkte zu verwenden. In der Diskussion positionierten sich die Grünen und die SPD sowie die Linke schon mal dafür, die FDP und die Mitbürger waren eher dagegen. Am Ende wurde der Antrag zur Diskussion in den Wirtschaftsausschuss verwiesen. Wir werden also früher oder später das Thema wieder hier in den Regionalnachrichten haben. Noch ein bisschen größer und auch mehr auf die Globalpolitik sich beziehen und sich dort auch einmischend, war dann ein Antrag, der sich zu den gerade laufenden Verhandlungen in Sachen TTIP, also TTIP und CETA, positionierte. Der Antrag wurde gestellt von der Fraktion der Mitbürger. Martin Bauersfeld, der hier sehr federführend war, der erläutert das Ansinnen des Antrags. Diese Verhandlungen befassen sich eben nicht nur mit irgendwelchen Zöllen, sondern es geht da um nicht tarifäre Handelshemmnisse. Und das Mandat der Verhandlungen ist ziemlich geheim und es sickert auch nur weniges durch. Aber was durchsickert, sagen wir mal so, ist, naja, unter Umständen problematisch auch für die Städte. Es geht nämlich, nicht tarifäre Handelshemmnisse sind zum Beispiel Umweltschutz, Sachen von Datenschutz, Arbeitnehmerrechte, oder wenn man eben die öffentlichen Dienste, die eine Stadt anbietet, als Märkte definiert, dann ist im Prinzip alles, was die Stadtwerke machen und Wasserversorgung und so weiter, möglicherweise davon auch betroffen. Und eben vieles, was in dem Bereich Daseinsvorsorge in Deutschland so passiert, würde dann so nicht mehr gehen, weil dann Unternehmen eben Anspruch darauf hätten, dass das alles durch private Unternehmen gemacht wird. Wichtig ist erstmal genau, dass man genau weiß, über was dort verhandelt wird, dass das Mandat klar ist. Und es gibt ja eine Gefahr bei dem Ganzen, dass nämlich dann Schiedsgerichte eingerichtet werden und Firmen Länder verklagen können wegen entgangener Gewinne. Und das heißt, alle irgendwie gearteten Umweltschutz oder also Regelungen, die im Prinzip immer zu einer Verteuerung einer Leistung auch führen, das würde alles nach unten nivelliert werden. Das heißt, alle irgendwie gearteten Schutzregeln oder Einschränkungen müssten dann im Laufe der Zeit nach unten nivelliert werden. Und das kann nicht der Sinn oder die Absicht der deutschen Politik sein. Das ist ein politisches Zeichen. Ich meine, natürlich ist eigentlich dieses Handelsabkommen ja kein Thema eigentlich für den Stadtrat. Es ist ja eigentlich, da es eine EU-Verhandlung ist, auch nicht erstmal, also auch für Land und Bund nur bedingt ein Thema. Aber man muss eben da ein Auge drauf halten und gucken, was da eventuell an Gefahren aus so einem Vertrag kommen und an Folgen, die wir vielleicht gar nicht wollen. Einfach darauf zu vertrauen, es wird schon alles gut gehen, das, denke ich, ist einfach eine falsche Einstellung. Der Stadtrat nahm den Antrag mehrheitlich an und beauftragte damit die Verwaltung, sich im Städtetag deutlich zu positionieren und den Städtetag so zu stärken, bei seiner Forderung Einsicht in die Verhandlungsdokumente in Sachen TIP und CETA zu erhalten. An dieser Stelle auch noch der Hinweis, dass sich Stadtrat und Stadtverwaltung keineswegs immer einig sind, sollte man ja irgendwie denken, so wie das jetzt hier dargestellt wurde mit den Verhandlungen. Vor der Abstimmung legte nämlich die Verwaltung ihre Stellungnahme zum Antrag vor und in dieser heißt es recht kurz, dass eine Beschlussfassung nicht nötig sei, da die Stadt als Mitglied des Städtetages die Vertretungen des Gremiums bereits unterstütze. Insgesamt finde ich eine eher farblose Positionierung. Da habe ich dann zum Schluss als letzte Meldung für heute noch eine ordentlich kräftig bunte, vielleicht Regenbogenfarben bunte oder vielleicht ist er auch eher rabenschwarz, dürfen Sie selber entscheiden, auf der Plattform Abgeordnetenwatch. Da erläutert der hallische Direktmandatsträger im Bundestag, Herr Christoph Bergner. Der erläutert dort also, warum er gegen die Gleichbehandlung von homo- und heterosexuellen Paaren beim Adoptionsrecht gestimmt habe. Und zwar wisse er nicht, inwieweit ein Kind, das bei einem homosexuellen Paar aufwachse, den Vater oder die Mutter vermisse und ob die fehlende Beziehungserlebnisse zwischen Mann und Frau bei den Adoptiveltern die Entwicklung des Kindes beeinflusse. Dazu gäbe es verschiedene Auffassungen und in Verantwortung für das bei der Adoptionsentscheidung meist hilflose Kind halte er wenig von Experimenten. Weil Kindeswohl für ihn vor dem Gleichbehandlungswunsch stehe, habe er bei der Abstimmung mit Nein gestimmt. Das sagt der Mann, der Halle direkt im Bundestag repräsentiert, Herr Christoph Bergner. Ich wünsche Ihnen damit noch einen schönen Tag. Ja.